völlig zerrissen. So hieß der Ort, an dem ich war. Es war Dienstag, wie jeden Tag. Es war Winter, ohne Eis und Schnee. Nur in mir, niemand sonst kann es sehen. Jahre fallen herab, wie das Laub von den Bäumen. Bin ich der Schutzgeist der Scheiße, verlorenen Träumen. Ich versuchte zu lächeln, mich nicht zu ergeben, deprimiert und ernüchtert, wie noch nie in meinem Leben. Die letzte Flasche ist leer und jetzt fiel der Regen. Ich stehe auf, mein Schicksal ist gegen. Ich lasse alles zurück, alles und jeden und bin. Nach einem neuen Leben. Einzelne Gedanken laden ein zum Verweilen. Die offene Wunden, nicht verheilen. Die Vision, die ich hatte, liegt in Scherben auf dem Boden, verrottet wie ein Leichnam. Sie hat mich belohnt.